1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4. Wer meine Stimme von anderen früheren Sendungen kennt, wird möglicherweise etwas stutzig sein. Ich habe sie tatsächlich fast im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Die Fußballfeierlichkeiten in diesen Wochen nehmen zu und im Schatten der ganz großen Ereignisse bin ich nicht umhin gekommen, den Aufstieg der Adlerträger des SC Preußen Münster gebührend zu feiern und habe dabei am Freitagabend meine Stimme derart verloren, dass ich versuchen will, hier so gut es eben geht, mich heute hier durch diese Sendung zu krächzen. Aber ich sitze ja auch nicht hier, um persönliche Stimmen oder Gesangsproben abzugeben, sondern um letztendlich Musik zu spielen und will beginnen mit einem Mann, den ich zuletzt hier schon öfters ins Spiel gebracht habe. Er kommt aus der Birmingham-Gegend in England. Mark E. ist sein Name, Stonebreaker. Sein Album, das mit einem extrem runtergestrippten, downbeatigen Track beginnt, dieses Album Stonebreaker. Und wer diesen Titel überlebt, sprich nicht dabei einschläft, den erwarten im weiteren Verlauf des Albums fantastische Titel, wie zum Beispiel dieser hier, der schwarze Mond, Black Moon.

Wir sind hier bei 1 Live 4, Toddler T, Take It Back im sogenannten Clubmix. Im weiteren Verlauf des Jahres erscheint sein neues Album. Ich will ganz kurz die Zeit ein bisschen zurückdrehen und in die Zeit gehen, wo ich als Kind gerne zur Kirmes ging. Meine liebste Anlaufstelle nach meiner Erinnerung war definitiv die Geisterbahn. Egal welche Kirmes ich ansteuerte, vor fast jeder Geisterbahn thronte am Eingang so ein gigantischer King Kong. Ich könnte mir vorstellen, einige von euch können das sogar aus ihrer Erinnerung bestätigen. Dann fuhr man da rein und wurde von diversen Ungeheuern belästigt. Ich will das hier nicht zu differenziert erzählen, sondern zu einem zweiten Liebling kommen, zu einer zweiten Lieblingsanlaufstelle. Das war so eine Art Spiegellabyrinth. Ich weiß auch nicht, warum ich das so mochte. Da stand vor dem Eingang nach meiner Erinnerung eine Hexe, also keine wirkliche Hexe. Wobei ich auch bezweifle, dass es wirkliche Hexen gibt, aber so eine nachgeahmte halt, eine Hexe. Dann ging man da rein, verschiedene Gänge, überall Spiegel und man hatte natürlich fortwährend das Gefühl, man würde sich verlaufen. Zusätzlich hingen so lose Metallstäbe an einer Schnur von der Decke runter, das ergab immer so ein merkwürdiges Klirren. Und ich weiß auch, dass ich immer so die Hoffnung hatte, jetzt verlauf dich doch endlich mal, um dann zu sehen, was denn dann wohl passieren möge. Aber irgendwie bin ich natürlich immer wieder zu meinem großen Leidwesen herausgekommen in die kalte, nackte Realität. Jahrzehnte später entdecke ich diese Band aus Brooklyn, New York, die mich genau an dieses Spiegellabyrinth immer zu denken lässt. Ihr Name ist Gang Gang Dance. Mit unfassbaren Keyboards, Synthesizer-Fluten, mit einer exotischen Gesangsstimme, abenteuerlichen Samples, habe ich bei der Musik von Gang Gang Dance schon immer das Gefühl gehabt, man absolviere innerhalb des Albums oder ihrer Musik so etwas wie einen traumwandlerischen Trip rund um die Welt. In den vergangenen Alben musste ich mir so meine Lieblingsstellen immer so zurechtstutzen. Nicht alles gefiel mir. Einiges war etwas zu experimentell, vielleicht auch nicht genügend ausgedacht. Jetzt auf jeden Fall kommt das neue Album raus. In wenigen Tagen erscheint es. Eye Contact heißt es, Gang Gang Dance. Und aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es das beste Album der Band, das am schlüssigsten geratenste, ohne dass diese labyrinthische Art und Weise über Bord geworfen worden wäre. Ich denke, dass Gang Gang Dance uns in der heutigen Show mehrfach begegnen werden. Ich schlage vor, wir gehen jetzt erstmal in dieses neue Album rein. Eye Contact heißt es. Und hier ist der Titel Adult Goth. hier bei 1 Live 4. Nian Young haben wir gerade gehört. Ein ganz junger, neuer Name auf der britischen Post-Dubstep-Landschaft mit Too Many Facets. Hier im Hintergrund New Tone, ein Album, das mich nicht loslässt. Schon 6-7 Wochen alt. Words and Pictures heißt es. Baby, I know that you still love me. Tell me what's been All right, let me spit something. Just give me that flute beat. Yeah, give me that one. All I need's a flute beat and two sheets of loose leaf to move me. A two-piece on Toonie Tuesday and I'm groovy. Never needed much but papers and a few trees to get the song flowing like the blue sea. Yeah, I smoke doobies with groupies whose breath smell like blue cheese and sushi. Jeez, give me a few feet, please. I can have these floozies naked like a nude beach and I don't need a slip of many roofies. Shit is too easy. I ain't into cougars, Judge Judy. I'm truly unique, too young to love Lucy. Raised on the Goonies and Bruce Lee movies. My defense is excellent, no one's getting to me. I'm calling the shots, QB like Doug Flutie. I'm reckless, unruly, respect this you newbie. From the East Coast, repping Scotians and Newfies. I keep it fresh like the ocean and cool breeze. Maybe it's just me, I keep moving this pen like it'll set me free. Best believe, I'ma float on endlessly. Let it be, feel the love every breath I breathe. Yes, indeed. Let's show you it's hot. Watch it blow up, blow up your box. Wait to hear a slam and trap. Now every shirt that's in my closet got vomit, chocolate, and baby food on it. None of it comes out when I wash it. So now you think I give a damn what I'm rocking? I don't wear the Cincinnati hat cause I watch them. You don't need to worry what I do, what I think. When your girl gets around like she just bought us drinks, you got your own problems, back to the basics. There's no touching me like I just ejaculated. Nope, I don't say no homo. I don't need to reinsure myself like I crashed up the Volvo. I only like pussy. Sorry to be blunt, but I gotta make it clear when my tongue is in your ear. I lock it down like Shawshank. I love writing rhymes, but hate when I draw blanks. I feel like I'm repeating myself. I'm overworked, and both they go berserk if I don't get this on my shoulders first. I don't wanna tell you, you better get warned. There's no need for alarm because right now. I'm a 70s baby, your 80s boy. I never had no love for the swings or playing with toys. I was on the mic doing my thing, just making some noise. I don't need to read no magazine, I'm straight from the source. You know I always had a dream, one day I step on stage and the ladies all scream like David Lee Roth. Teenager in the 90s, things are changing all around me. You can hate me if you want, but I escaped, you gotta find me. Hit the Minneapolis, I had my whole city baffled. Soon as they seen you advancing, then they all wanna attack you. Rhymes say it's massive, we built us a little castle. I did won every battle, we should have built him a statue. Every single week we slayed, anywhere we seen a stage. Even with the weak DJ, we rapped over every beat they played. Chewing them up, spitting them out, you never seen nobody this devout. We just wanna spit and shout, they literally would kick us out the spot. 2 o'clock when they closed doors, we took it to the block. Ears throbbing, our throats sore. Hit the bus stop because we still got to flow more. Frozen cold blocks, swear to God we was so raw. Oh Lord, baby it's just me. I keep moving this pen like it'll set me free. Best believe I'ma flow on endlessly. Let it be, feel the love every breath I breathe. Yes indeed. Let's do it. We show you it's hot. About to blow up, blow up your box. Feeling satisfaction from the crowd reaction. Eminem B, F, O, X, Y, East, Coast, West, Side. Who the fuck really want come test? Don't start no shit tonight. You know them gangster Brooklyn niggas is quick to fight. But we bout our dough, you know how that go. You know Graham coming through with the hot ass flow and go. Straight at them, quickly go platinum. Still cocky, wrist still rocking. Real chunky, niggas still want me. Still towing and shopping in every country. Fox, cool and pretty, run this city. If here. I ain't bought my paper, then bitch don't call me. Bitch don't call me. Cause I'm about my motherfucking business. Get that talk. If you foolishness. I'm cute as Lil Bow Wow, but though bold like Google. Let me through here, let me bust up, let me do this. The ribs in the booth, ain't no fucking goof. Pass potent with the pin on the pad. You gotta fuck me right now, cause bitch, I'm the man. Drop the 12 ball B's on. Bitch, I'm noticed, so don't ask me about no motherfucking beat or roll. Yeah, I'm Grammy nominated. When I lose this, James Brown ain't been this anime. Bitch, I thought I told you. I'm the rapping Ray Lewis, nigga, I fold you. That's how these niggas get this shit knocked out. For fucking with Mr. Rennie, Chick Fox Brown. I'm gaining, stop your complaining. When rappers fade, Fox is remaining. If you shoot, just watch where you're aiming. This is real, it's not entertainment. The same way I ball, I could quickly fall. But nah, I'm still here till I retire with them chrome things filling my tires. To my niggas in the slammer, which I'll stiff hammer. Ain't none changed, titties still bananas. Still slim, still the prettiest. Rap broad, no bra, nipples still hard, yeah. The pearl of strings and Belvedere. I don't fuck that little bitch, do that there. If it ain't about my paper, paper, then bitch don't call me. Bitch don't call me. Cause I'm about my motherfucking business. My business. Kill that talk. Kill that talk. If you ain't got no motherfucking conversation, then keep on walking. Watch out there. Cause I'm about to show you what you paid for. When you came here, put your hands up. Let's get this motherfucker started. We'll be right back.

sind hier bei 1 Live 4. Ich habe eine Reihe von Tracks einfach mal laufen lassen, die, wenn man so will, verbunden waren durch, es wurde auch angesprochen, Flute Beats, wenn man so will, Querflöten Beats. Das betraf zunächst Ein guter Mann ist das, den afro-kanadischen Rapper Classified. Von dem gibt's ein neues Album, Handshakes and Middle Fingers. Darauf eine großartige Kollaboration mit Brother Ali, die habe ich gespielt. Maybe It's Just Me heißt der Track. Dann bin ich zurückgegangen. Man sieht mal, wie gerade im Genre Hip-Hop, wenn du aus dem Fokus verschwindest, dann bist du eigentlich raus. Foxy Brown, wer redet eigentlich noch über die? Im Jahr 2001, also vor 10 Jahren, hat sie Broken Silence, ihr damaliges Album, veröffentlicht mit dem Titel Bout My Paper, unterstützt von Mystical. Und mystisch oder rätselhaft an dem Titel ist mir bis heute, wie das Flötensample einer deutschen Krautrockband auf diesen Titel gelangen konnte, der Band Mrs. Beasley nämlich. Die Beteiligten selber, Mrs. Beasley, haben mich einmal vor Jahren darauf aufmerksam gemacht. Aber wie das letztendlich oder wer das auf dieser Aufnahme geholt hat als Sample, das habe ich bis heute nie erfahren. Und für mich ist das eins der schönsten Fußnotenrätsel, wenn man so will. Foxy Brown. Und dann gerade verklungen ist ein Mann, von dem es 9 Alben gibt. Dan Bejar heißt er, kommt auch aus Kanada. Er nennt sich Destroyer. Ich persönlich besitze gerade mal 2 von diesen 9 Alben. Das neue heißt Kaputt. Ich habe es schon mal gespielt. Es mäandert gewissermaßen seit Monaten durch die deutsche Landschaft, obwohl es noch gar nicht offiziell veröffentlicht worden ist. Das soll jetzt im Juni geschehen. Viele haben sich das Teil aber vorab gekauft, sind total begeistert von diesem rätselhaft körperlosen Sound, bei dem man wahlweise das Gefühl hat, Giorgio Moroder wäre mit im Spiel oder der Amerikaner Chuck Mangione und dessen Flügelhorn Easy Listening Attacken. Er selber, Dan Bejar, erzählt, singsangt, lakonisch wie fast schon Leonard Cohen, Gitarren, die so milde geschrubbt sind, dass einige Leute sich an Prefab Sprout erinnert fühlen. Ein ganz eigenartiger Reiz, der über diesem Album lastet, sage ich eigentlich nur ungern, aber jetzt habe ich es gesagt. Und dieses Album trägt den Titel Kaputt, was zu meinen Stimmbändern eigentlich ganz gut passt. Die ist teuer. Ich muss aufpassen, wir haben nur noch eine Minute. Gleich die Infos, einige Takte noch von Cloud Control. Bis gleich. Ich möchte weitermachen mit einem Track, der in gewissem Kontrast zur bisher gespielten Musik steht. Es handelt sich um eine Band aus New York, es sind die Crystal Stills, in deren Musik man viel hineinsehen, interpretieren kann. Gothic, Surf, Psychedelic, 60s, Punk, düstere Twang-Gitarren, da ist alles drin. In Love with Oblivion, so heißt ihr neues Album. Und einen Superlativ pro Sendung muss man ja eigentlich schon, oder haue ich persönlich gerne raus. In diesem Sinne, ich habe in diesem Jahr noch kein Album gehört, das mit einem stärkeren Opener beginnt als dieses Album hier. In Love with Oblivion heißt es. Und das beginnt mit dem Sycamore Tree. Und wenn ich sage, der stärkste Opener dieses Jahres, naja, das ist eine Hausnummer. Und die ersten 40 Sekunden geben auch im Grunde nicht den geringsten Grund oder Anlass, mich da zu bestätigen. Aber dann geht's richtig los. Hier sind die Crystal Stills. Wir sind hier bei 1Live 4. Wenn es eines Beweises bedürfte oder bedurft hätte, dass es nicht notwendigerweise elektronischer Musik bedarf, um sich, um eine Musik zu kreieren, sagen wir mal, in der man sich so ein bisschen verlieren kann, in, zu der man entspannen kann, dann ist es vielleicht der zuletzt gehörte Track von der Chicago-Band The Sea and Cake aus ihrem neuen Album The Moonlight Butterfly. Diese Band gibt es nun seit 20 Jahren. Einige ihrer Protagonisten, an deren Spitze ich jetzt einfach mal Sam Prekop setze, der dem Ganzen auch die Stimme gibt, der auch Soloalben veröffentlicht. Einige der Musiker, wie zum Beispiel John McIntyre, möglicherweise sogar noch mehrere. Es ist immer schwierig, das personell so alles zu verfolgen. Spielen gleichzeitig auch noch seit vielen, vielen Jahren in der Band Tordes, experimentellen Post-Rock eben. The Sea and Cake, das neue Album heißt The Moonlight Butterfly und einmal mehr geht die Band her und zelebriert ihren ausgesprochen milden, gitarrengetriebenen, wie könnte man sagen, Afro, Soul, Pop, Rock, so in diesem Spannungsfeld ungefähr bewegt sich das ohne Aufgeregtheiten mit wunderbar hintergründigen Effekten, sei es dubbiger Natur oder eine repetitive Spielweise, die einfach mal dafür sorgt, dass man auch am gängigen an der gängigen Songarchitektur eigentlich regelmäßig vorbeispielt. Ich habe das mal mit dem Adjektiv milchig bezeichnet und das ist gar nicht negativ gemeint. Es ist so ein milchiger Sound, in dem man sich letztendlich verlieren kann. Daraus haben wir gerade Musik gehört aus diesem Album The Moonlight Butterfly. Davor habe ich gespielt die Love Inks, eine relativ neue Band aus Texas, die von vielen Leuten seit Monaten, dieses Album kursiert bereits teilweise im Netz, dafür geschätzt wird und wurde, dass sie einen wirklich kristallklaren Sound zelebriert auf ihrem Album ESP. Ich kann mich diesen Lobeshymnen wirklich hier nur in voller Höhe anschließen, ohne das Album jetzt in Gänze gehört zu haben. Ich mag es unheimlich. Die Love Inks, ESP, ihr Album. Und davor habe ich die Ravenettes gespielt mit einem Titel aus ihrem Album Raven in the Grave. Jetzt möchte ich weitermachen mit einer Gruppe, die ich am letzten Sonntag hier schon gespielt habe. Die Ovini Sigoma Band, englische Musiker, fahren nach Kenia, treffen dort auf kenianische Musiker und heraus kommt ein wunderschönes Album, selbst betitelt Ovini Sigoma Band, aus dem ich hier einen weiteren Titel spiele. But

1Live 4. Ich habe diesen Titel bereits mal angespielt, leider nicht in voller Länge, was ich heute schaffe, denn die 30 Sekunden, die noch zu gehen sind hier, da erlaube ich mir einfach mal schon das Wort zu erheben. Wir hören einen Österreicher mit amerikanisch wirkendem Namen, Oliver Johnson nämlich, besser bekannt als Dorian Concept. Und seine oft etwas verquer gedachten Tracks, dazu zählt auch Trilingual Dance, Sexperience. Dieser Titel hier begradigt mit einer wunderbaren Art, die fast so ein bisschen auch in Richtung Afrobeat Jazz schlägt, von Ogris Debris. Das Ganze zu finden auf einer Österreich-Compilation des dort beheimateten Labels Affine Records. Also Österreich-Compilation ist jetzt etwas blöde formuliert. Das dort beheimatete Label Affine Records eben veröffentlicht seine Label-Compilation What a Fine Mess We Made. So heißt die, aus der habe ich das hier gerade gespielt. Und während ich das sage, kommt hier das neue Album von Africa High Tech. 93 Million Miles heißt es, daraus spiele ich den Titelsong. distance, travel by land. In 1 year, hier bei 1Live4. Diejenigen unter euch, die sich vielleicht später zugeschaltet haben, ich will das hier nicht zum Running Gag machen, zumal es ja auch kein wirklicher Gag ist. Ich bin heute stimmlich etwas angeschlagen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe nicht irgendwie randaliert oder sonst was gemacht, sondern einfach gefeiert mit, mit zigtausend anderen, kann man fast sagen, als Anhänger des traditionsreichen Vereins Preußen-Münster habe ich am Freitag an den Feierlichkeiten zum dann endlich feststehenden Aufstieg in die dritte Liga teilgenommen. 18.000 Zuschauer in der vierten Liga, deutscher Rekord. Eine großartige Nacht, aber wenn man so in großen Gruppen zusammensteht, dann merkt man gar nicht, wie einem selber die Stimme so langsam flöten geht. Das habe ich dann im Grunde erst am Samstag gemerkt und jetzt ist das eben noch nicht restlos hergestellt. So viel dazu. Aber hauptsächlich geht's ja um die Musik. Erlaubt ganz kurz noch ein, zwei Sätze zu den gerade gehörten Acts. Africa Hi-Tech, das ist sehr spannend, was die beiden da machen, Mark Pritchett und Steve Spacek. Letzterer, wie ersterer natürlich auch, sehr rege, schon seit vielen Jahren und im Übrigen leiblicher Bruder eines Mannes, den ich letzte Woche noch in völlig anderer Mission gespielt habe, Dee Bridge nämlich, der für einen abstrakten oder zusehends abstrakter werdenden Drum and Bass steht. Steve Spacek und Mark Pritchett wohnen beide aus eher privaten Gründen in Australien, das vertieft aber ihre Freundschaft und ihre Zusammenarbeit. Und das hört man, so blöde das jetzt auch klingen mag, ihrem Album Africa Hi-Tech, was ich eben gespielt habe, an. Das sind abstrakte Techno, teilweise auch etwas Hip-Hop beeinflusste Aufnahmen, die sehr fantasievoll geraten sind, oft sehr irritierend beginnen, dann aber eine wunderschöne Fahrt aufnehmen, so wie wir das eben gehört haben. Danach habe ich die Wild Beasts gespielt, eine vierköpfige Band aus England, gerade verklungen. Ihr neues Album Smother ist jetzt gerade an diesem Wochenende erschienen und für meine Begriffe ein Kandidat für Album des Monats Mai. Der Sänger der Band Hayden Thorpes erinnert mit seinem Falsettgesang ganz sicherlich an Anthony Haggerty von Anthony and the Johnsons. Er bringt seine Stimme aber keineswegs so dominant und prägend in den Titeln unter, wie Anthony das tut. Und ich muss sagen, ein Segen, ohne Anthony jetzt hier irgendetwas Böses zu wollen, verknüpft sich diese Stimme großartig mit der leise und behutsam alles umgarnenden Musik auf dieser Platte, die im gerade gehörten Titel auch so ganz leichte Einflüsse Richtung Afrobeat verkündet. Ich bemühe mich im weiteren Verlauf dieser Sendung einen weiteren Titel aus diesem fantastischen Album der Wild Beasts zu spielen. Und komme jetzt zu einem Mann aus Dänemark, den ich vor einigen Jahren kennengelernt habe im Rahmen eines Festivals, das ich seit einigen Jahren über die Maßen schätze. Es findet im dänischen Aarhus statt, heißt Spot Festival und ist so etwas wie eine Labelschau oder eine Nabelschau, müsste man besser sagen, skandinavischer Popmusik, wobei dieser Begriff Popmusik extrem weit gefasst wird. Über 3 Tage geht dieses Festival, 20.000 Leute, hunderte von Bands spielen und an einem Nachmittag gegen 15 Uhr habe ich in einem völlig abgedunkelten Raum, draußen schien die Sonne, wie sie nur scheinen kann, völlig abgedunkelt Jens Christiansen gesehen, der zu einer kleinen, aber sehr feinen elektronischen Szene Dänemarks gehört, die seit einigen Jahren auf sehr, sagen wir mal, abstrakte Art und Weise auch versucht, das Phänomen britischer Bassmusik, insbesondere Dubstep-Musik, so ein bisschen zu inhalieren, es zu kopieren, wäre den Musikern aus Dänemark aber wohl offensichtlich zu banal, zu offensichtlich. Und so entstehen wirklich ganz interessante Skulpturen immer wieder, die jetzt auch bei Jens Christiansen, der sich im Übrigen Rum Pistol nennt, nachzuhören sind auf seiner neuen EP. Die ist soeben erschienen und heißt Talk to You. Daraus spiele ich mal den Titeltrack. 6 Titel sind drauf. Dieser hier in 2 Versionen, einmal im System Remix und genau den möchte ich spielen. We'll be right back. 1Live. Infos. Mit Christine Langner um 0 Uhr. Festnahmen nach Gewalt in Ägypten, vorgezogene Wahl der Fraktionsspitze bei der FDP und das Wetter morgen sonnig bis 29 Grad. In Ägypten sind nach der neuen Gewalt zwischen Muslimen und Christen rund 190 Menschen festgenommen worden. Sie sollen vor ein Militärgericht gestellt werden. Muslime hatten gestern Abend eine Kirche koptischer Christen angegriffen. Sie sollen sich gegenseitig mit Steinen beworfen haben. Dabei wurden mindestens 10 Menschen getötet und über 230 verletzt. Auslöser für die Gewalt war ein Gerücht. Angeblich wurde in der Kirche eine Christin festgehalten, die zum Islam übergetreten war, um einen muslimischen Mann zu heiraten. FDP-Fraktionschefin Homburger will die Personaldiskussion in der Partei schnell beenden. Homburger sagte nach einem Fraktionstreffen, die Liberalen müssten sich wieder um Inhalte kümmern. Wir werden also am Dienstag dieser Woche einen neuen Fraktionsvorstand der FDP-Bundestagsfraktion wählen und damit einen Beitrag dazu leisten, dass mit dem Bundesparteitag die Personaldebatte innerhalb der FDP abgeschlossen ist. Die Abgeordneten hatten am Abend dem Vorschlag zugestimmt, die Wahl der Bundestagsfraktionsspitze vorzuziehen. Eigentlich war die Wahl für Herbst geplant. Ob Homburger erneut antritt, ist nicht klar. Als möglicher Kandidat gilt auch der Vorsitzende der FDP in Nordrhein-Westfalen, Bahr. Die Bürger von Garmisch-Partenkirchen haben sich mit knapper Mehrheit für die Olympischen Winterspiele 2018 ausgesprochen. 58% waren für eine gemeinsame Bewerbung mit der Stadt München. Seit Monaten gab es in Garmisch-Partenkirchen einen Streit um die Bewerbung. Viele Menschen dort sind dagegen, die Winterspiele auszutragen. Das Olympische Komitee entscheidet am 6. Juli, wer den Zuschlag bekommt. Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat den Großen Preis der Türkei gewonnen. Für den Weltmeister ist es bereits der 3. Saisonsieg im 4. Rennen. Zweiter in Istanbul wurde Vettels Teamkollege Mark Webber vor Fernando Alonso im Ferrari. Nico Rosberg wurde im Mercedes 5. In der 2. Fußball-Bundesliga kann Bochum weiter auf den Aufstieg hoffen. Bochum gewann bei Osnabrück 3:1 und bleibt damit auf Tabellenplatz 3. Die weiteren Spiele mit NRW-Beteiligung gingen so aus. Fortuna Düsseldorf-Alemannia Aachen 3:1, MSV Duisburg-Paderborn 3:1, Arminia Bielefeld-Karlsruhe 2:1 und Oberhausen-Greuther Fürth 1:4. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird klar, Schauer sind selten. Der Tag wird dann wieder sommerlich mit viel Sonne. Ab dem Nachmittag kann es vereinzelt regnen. Paderborn kommt morgen auf 24 Grad, Essen und Troisdorf schaffen 26. Auch der Dienstag wird erst sonnig, später kann es auch mal regnen bei 26 Grad. Stauschau. Keine Staus. Eins live. Vier. Ich hatte eben noch ein paar Takte gespielt aus einem Album, das bei mir persönlich nicht so richtig gut weggekommen ist. Aber das kann passieren. Merkwürdigerweise habe ich es wirklich oft gespielt. Insbesondere mit dem gerade gehörten Titel. Die Rede ist von dem Niederländer 2562 und seinem Album Fever. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich mein ursprünglich gefasstes Urteil da doch nochmal zumindest teilweise revidieren müssen. Ich möchte weitermachen mit einer Art, zumindest für mich ist es das, Experiment. Ich habe heute Nachmittag einen überlangen Titel einer isländischen Band gehört und war zunächst der Meinung, also so übermäßig spannend ist er eigentlich nicht. Aber die Band hörte nicht auf, ihn zu spielen. Also die waren jetzt nicht privat bei mir zu Hause, sondern ich habe natürlich ihre CD gehört. Und je länger der Titel dauerte, desto mehr kam ich zu dem Urteil, zu der Meinung, eigentlich doch ganz gut. Die Gruppe heißt Retro Stevenson, kommt aus Island, wird hier und da relativ hoch gehandelt. Kimbapwe heißt ihr Album. Der Titel verrät, dass auch diese Band, wie schon einige zuvor gehörte Acts heute, mit Afrobeats durchaus flirtet. Aber bei ihnen kommt so eine ungelenke, oft sogar etwas hartrockig wirkende Attitüde dazu, wenn sie ihre Gitarren so richtig reinbratzen in die Songs. Nach meiner Erinnerung tun sie das im Abschließenden des neuen Albums Kimbapwe nicht. Möchte den einfach mal spielen. Wie lang ist der eigentlich? 9 Minuten hat er. Also lasst uns mal bitte auf die Reise gehen mit Retro Stevenson. Mehrere Mitglieder dieser Band heißen exakt so Stevenson. Deshalb also der Bandname jetzt nicht die Ausgeburt an Fantasie, sei es drum. Kimbapwe, das Album, daraus hier der Titel Senseni. Thank you.

Ich hatte diese Band schon mal vor etwa einer Dreiviertelstunde gespielt und so klingt es, wenn ganz hinten, ihr wisst ja, in diesem Jahr sind viele Sachen hinten raus ziemlich gut und entscheidend und von hoher Relevanz. Hinten raus im letzten Track hebt die Band dann gewissermaßen schwerelos ab. Die Wild Beasts hören wir hier, Smother, ihr Album. Davor habe ich Robak Wrumme gespielt. Von ihm gibt es ein neues Album, das heißt Tora Fuck. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin hin und weg. Diese Songs oder diese Tracks darauf haben eine sehr hölzerne Attitüde. Bitte nicht falsch verstehen, dieser Robak Wrumme benutzt sehr hölzerne Natursounds bei Erstellung seiner Rhythmen. Wunderbar minimale Tracks, die aber gleichwohl anrühren können, wie der eben gehörte Titel Robak Wrumme. Dazwischen eingeflochten einfach mal ein älterer Titel von Dizzy Rascal. Der ist mir nun mal so ans Herz gewachsen. Imagine heißt er, weil er auch einer Form von Skulptur ähnelt, mit diesem dadurch den Titel wandernden, mit dieser Synthesizer-Melodie und diesem sehr luftigen Beat, zu dem Dizzy Rascal rappt, wenn man so will. Eine Art Minimal-Version dessen, was wir vorher von Gang Gang Dance gehört haben. Eye Contact. In der nächsten Woche, am Wochenende, startet das All Tomorrow's Parties Festival. Das ist eine Partyreihe, die jedes Jahr jeweils einmal in England und Amerika stattfindet, seit einer Reihe von Jahren nun schon. Und die Besonderheit an diesem Festival ist, dass es nicht Veranstalter sind, übliche Veranstalter, die das Programm zusammenstellen, sondern Bands, die als sogenannte Kuratoren dafür verantwortlich sind, wer spielt und wie das Programm sich zusammensetzt. In diesem Jahr sind die Kuratoren Animal Collective, die im weiteren Verlauf des Monats Mai dann auch auf dem Electronic Beats Festival am 19.05. im Kölner E-Werk zu sehen und zu hören sein werden. Wer sich für neutönerische Popmusik im weitesten Sinne interessiert, der möge doch einfach mal auf die Seite All Tomorrow's Parties gehen. Dort ist nämlich das komplette Live-Programm dieses Jahres natürlich veröffentlicht und wenn man nur einen Bruchteil der Tonträger sich besorgt von den Gruppen, die dort angekündigt sind, dann hat man da eigentlich einen ziemlich guten Überblick. Zum Beispiel auch Ariel Pink ist in diesem Jahr dabei. Und ich möchte hier meinerseits weitermachen mit einem hierzulande weitestgehend noch sehr geheimnisvoll gehandelten Mann, der in der Vergangenheit mit Ariel Pink eine Zeit lang schon zusammengespielt hat. Sein Name ist John Mouse. Bitte nicht verwechseln mit einem Mann, über den ich letztens hier teilweise mal eine Sendung fabriziert habe, den deutschen Geheimagenten Werner Maus. Nämlich die beiden sind weder verwandt noch verschwägert noch sonst was. Dieser Werner Maus schreibt sich im Übrigen mit Doppel-S. Hier reden wir von dem Amerikaner John Mouse, der im Juni sein neues Album veröffentlichen wird. We Must Become the Pitiless Senses of Ourselves, heißt das. Und ich möchte das deshalb spielen, einmal weil es passt und zum Zweiten, weil es im folgenden Titel einen Song mal wieder nach vorne rückt, der ungefähr 20 Jahre auf dem Buckel hat. Es ist nämlich eine Coverversion. Und 20 Jahre, das ist vielleicht bezeichnend. 20 Jahre ist auch ein Vorfall her, der diesen Track im Original ausgemacht hat. Aber solche Personen der Zeitgeschichte, die im Grunde ganz gewöhnliche Menschen sind und nur einmal in ihrem Leben durch eine unglückselige Geschichte berühmt werden. Über solche Leute werden ja gemeinhin keine Jubiläumsfeiern oder Veranstaltungen oder Gedenkfeiern fabriziert. Dessen Name ist Rodney King. Einige von euch werden sich an ihn noch erinnern. Ein Mann, der 1991 nichts ahnend in Los Angeles in eine Polizeistreife geriet und von den insgesamt 4 Polizisten so zugerichtet wurde, dass wirklich jedes Maß überschritten war. Und soll man nun sagen, bedauerlicherweise oder glücklicherweise wurde das Ganze von einem Amateurfilmer festgehalten, so dass es öffentlich wurde und insbesondere in Los Angeles selbst für große Unruhen natürlich gesorgt hat. Einer, der auf diesen Vorfall reagiert hat, war damals Ice-T mit seiner Gruppe Body Count. Body Count war eine Gruppe, die gewissermaßen pionierhaft, könnte man aus heutiger Sicht sagen, Rap-Musik und Rock-Heavy-Metal-Musik zusammenbrachte. Und auf einem Buddy Count-Album fand sich dann entsprechend der Titel Cop Killer. Ich bin nun keiner, der Gewalt hier verherrlicht oder auch nur augenzwinkernd gut heißt. Und das habe ich im Übrigen auch mit Ice-T gemeinsam, der diesen Track immer als eine comichafte Überzeichnung bezeichnet hat. Und in seinem Falle finde ich das auch glaubhaft, um das hier auch nochmal nachhaltig zu sagen. Ich habe Ice-T immer gerade deshalb geschätzt, weil er seine Sachen nicht eins zu eins getextet und so gemeint hat. Und wie dieser Cop-Killer nun, nachdem ich diese ellenlange Vorgeschichte hier hoffentlich halbwegs strukturiert vorgetragen habe, auf das Album von John Mouse kommt, das weiß ich nicht, aber seine Version ist einfach über die Maßen gut. Wir hören mal John Mouse hier mit dem Cop-Killer. Thank you.

sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex, mix your sex. Dem Pariser Trio DOP oder auch DOP ist im letzten Jahr ein wirklich fulminantes Album gelungen. Mit großem Einfallsreichtum, üppig ausstaffierten Titeln, die nur teilweise der Hausmusik zugeordnet werden sollten oder auch wollten. Dass die drei auch anders können, haben wir gerade gehört hier mit dem Titel neu veröffentlicht, Your Sex. Während ich das sage, läuft im Hintergrund einer von insgesamt 6 neuen Titeln der amerikanischen Band Explosions in the Sky. Nachzuhören auf ihrem jetzt soeben erschienenen Album Take Care, Take Care, Take Care. Pass gut auf, pass bloß gut auf, aber wohl nicht als Drohung zu verstehen. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, mich bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit, alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Ja, würde ich mich wirklich freuen. Jetzt darf ich nicht wieder hier anfangen, meine Stimme hier irgendwie hochzuschlagen. Lassen wir das also. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute.